Abschnitt 6. Aus auf Schnee schon durch Grönland Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Mephis. Auf Schnee schon durch Grönland Band 2 von Fridtjof Finansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 18. Wir verändern unsere Route auf Gotthard. Einige Mitteilungen über Klima- und Schneeverhältnisse. Teil 1. Spät am Abend des 26. August machten wir Halt, nachdem wir eine Höhe von ungefähr 1990 Metern erreicht hatten. Infolge der Erfahrungen, die wir in der letzten Nacht gemacht hatten, trugen wir jetzt Sorge dafür, uns besser gegen den Schneesturm und den feinen, alles durchdringenden Schneestaub zu schützen. Wir schaufelten den Schnee fort, so dass wir eine Schneeschanze an der Windseite erhielten, stellten außerdem einen Schnitten gegen die Zeltwand, die gleichfalls nach der Windseite lag, und bedeckten ihn mit Persendingeln, wodurch wir uns ein ziemlich warmes Nest schufen. Wir waren alle rosigster Laune. Lautes Lachen erschallte, und der Teekessel summte über der Spiritusflamme, die ein schwaches Licht auf die kleine seltsame Gruppe in dem kleinen Raum warf, wo trotz aller Vorsichtsmaßnahmen der Schnee lustig herumwirbelte und alles mit einer feinen weißen Schicht bedeckte. Als der Tee fertig war, zündeten wir uns eins der 5 Sterinlichter an, die ich zum Fotografieren mitgenommen hatte. Und dies machte den Abend äußerst gemütlich. Was kümmerte es uns, dass der Sturm draußen heulte und die Wände unseres Zeltes erzittert machte? Als wir am nächsten Morgen, 27. August, erwachten, hatte sich der Schneesturm noch immer nicht gelegt. Aber das Zelt war doch nicht so voller Schnee wie am vorhergehenden Morgen. Da ich das Stampfen in dem losen Schnee gegen den Wind satt hatte, so beschloss ich, dass wir gleich an jenem Morgen einen Versuch machen wollten, unseren Schlitten mit Segeln zu bespannen. Aber schließlich hier jedoch auf ziemlich starken Widerspruch, besonders von Seiten der Lappen. Raffner setzte ein ganz jämmerliches Gesicht auf und Baldo schimpfte unbeschreiblich. Nun ja, zum Teufel auch. So verrückte Leute sind mir noch niemals vorgekommen. Sie wollten auf Schnee segeln. Er meinte, wir könnten ihm gewiss mancherlei lehren, wie zum Beispiel das Segeln auf der See und dergleichen mehr. Ihn aber etwas auf dem Lande und gar auf dem Schnee lehren zu wollen, nein, das sollten wir uns nicht einbilden. Das sei ein Satansunsinn. Er sparte nicht an Worten. Aber es half ihm alles nichts. Er musste sich fügen. Die Schlitten wurden nebeneinander gestellt und zu 2 Füßen zusammengebunden. Das eine aus 2, das andere aus 3 Schlitten bestehend. Zu dem ersten Floß wurde der Zeltboden als Segel benutzt. Bei dem anderen, zu dem Baldo, Raffner und Dietrichson gehörten, sollten 2 Persennings dieselben Dienste leisten. Es war anfänglich meine Absicht gewesen, die Zeltwände hierzu zu benutzen. Wir wagten es jedoch nicht, sie preiszugeben. Sie waren zu dünn, und etwas Unangenehmeres als eine Beschädigung des Zeltes in diesen Umgebungen könnte uns nicht begegnen. Als die Persennings aufgespannt waren, riss der Wind sie jedoch voneinander, und nun mussten sie zusammengenäht werden. Es war keine Kleinigkeit in der Kälte, und bei dem Schneetreiben mit bloßen Händen dazusitzen und zu nähen. Wir mussten gute Acht geben und die Finger tüchtig schlagen. Und so wurden wir dann nach den verschiedensten Schwierigkeiten und einer 6- bis 7-stündigen Arbeitszeit endlich gegen Nachmittag flott. Wir sahen jedoch gar bald ein, dass aus dem Kreuzen gegen den Wind nichts werden konnte. Jedenfalls erreichten wir damit nicht viel. Ich hatte mir in der Beziehung auch keine großen Hoffnungen gemacht und einen anderen Plan gefasst. Ich war mir ganz klar darüber, dass wir bei diesen Eisverhältnissen und diesem widrigen Wind keine Aussichten hatten, Christians Hab vor Mitte September zu erreichen. Um die Zeit ging das letzte Schiff nach Kopenhagen ab und damit war uns die Möglichkeit genommen, die Heimat noch in diesem Jahr zu erreichen. Diese Aussicht schien mir damals höchst fatal. Ein ganzer Winter würde mit einem Winteraufenthalt in Grönland verloren gehen und die Gefährten würden sich alle nach der Heimat sehen. Meine Kenntnisse der Schifffahrtsverhältnisse an der Westküste von Grönland waren nur sehr mangelhaft und ich nahm an, dass dasselbe Schiff, das Christians Hab im September verließ, die südlich gelegenen Häfen anlaufen würde. Ich zog daraus die Schlussfolgerung, dass wir mehr Aussicht auf Rückkehr in der Heimat im Laufe des Jahres haben würden, wenn wir unseren Kurs auf einen dieser südlichen Häfen richteten, und meinte, dass Gotthard in dem Fall ein guter Ort sein müsse. Auch andere Gründe sprachen dafür, diese Richtung einzuschlagen. Vor allen Dingen glaubte ich, dass die Untersuchung des Eises dort von größerem Interesse sein müsse, da es bis dahin ja völlig unbekannt war. Während Nordenskjölds bei der Expedition viele wertvolle Aufklärungen über die Eisverhältnisse südöstlich von Kristianshavn verschaffen hatte, als Rittergrund galt, dass die Jahreszeit so weit fortgeschritten war und der Herbst auf dem Inlandseise wohl kaum gelinde sein würde. Der Weg bis an den Fjord, an dem Gotthard lag, war aber bedeutend kürzer als der bis nach Kristianshavn. Daher konnten wir darauf rechnen, falls wir die erste Richtung einschlugen, schneller ans Ziel zu gelangen und keiner so scharfen Kälte ausgesetzt zu sein. Freilich wussten wir nicht, ob die Beschaffenheit des Eises dort sich zum Absteigen eignete und ob der Weg bis zu der Kolonie selbst nicht ebenso viel Zeit erforderte wie der nach Kristianshavn. Denn bei Gotthard war die Strecke über das kahle Land von dem Inlandseise aus so bedeutend länger. Ja, vielleicht hatte es seine großen Schwierigkeiten, dort vorwärts zu kommen. Auf irgendeine Weise mussten wir die Kolonie aber erreichen können. Und wenn es keinen anderen Ausweg gab, so mussten wir unsere Zuflucht zu dem Wege über die See nehmen. Dies alles ging mir an jedem Vormittag durch den Kopf. Die Karte wurde fleißig studiert, in aller Stille Berechnungen gemacht und das Resultat war, dass ich mich für den Weg nach Gotthard entschied. Ich war darauf vorbereitet, in der Nähe von Gotthard auf schwieriges Eis zu stoßen, weil dort so viele Gletscher sind, die das Eis abschieben. Aber ich hatte die feste Zuversicht, dass es irgendwie gehen müsse. Der Punkt, an dem ich zu enden gedachte, war genau derselbe, wo wir in Wirklichkeit anlangten. Ungefähr 64 Grad 10 Minuten nördlicher Breite. Ich hielt diesen Punkt für den besten, weil sich hier kein Gletscher befand. Während nach der Karte, die übrigens völlig unrichtig war, sowohl im Norden wie im Süden mächtige Gletscher sich bis ans Meer hinein erstrecken sollten. Meiner Meinung nach musste man nun zwischen zwei Gletschern einen Gürtel oder, wenn man will, eine Vertiefung finden, in dem das Eis einigermaßen ruhig liegt und wo es infolgedessen ziemlich eben ist. Soweit meine Erfahrung reicht, hat sich dies ja auch als zutreffend erwiesen. Als ich den anderen meinen Entschluss, nach Gotthard zu gehen, mitteilte, waren sie alle sehr damit einverstanden. Es schien, als habe man genug vom Inlandseis und ich sehne mich nach gastlicheren Gegenden. So wurden dann die Segel gehisst und gegen 3 Uhr nachmittags zogen wir von dann, so hoch gegen den Wind, wie wir nur liegen konnten. Aber es wurde niemals höher als quer, ja schließlich sogar ein Strich niedriger als quer. Da der Wind recht weist Nord bis West war, wurde unser Kurs auf diese Weise bedeutend südlich als Gotthard. Weil uns aber der Wind half, war es doch vorteilhafter für uns, die Segel zu benutzen und zu niedrig zu liegen, statt zu ziehen. Wenn wir es so einrichteten, dass zwei von uns vorangingen und zogen, während einer hinterherging und steuerte, konnte es ganz gut gehen. Und obwohl wir so spät ausgerückt waren und ziemlich früh am Abend Rast machten, kamen wir an jedem Tag doch über eine Meile vorwärts. Je weiter wir kamen, desto mehr beschäftigte mich der Gedanke, wie wir am besten vom Inlandseis zu den menschlichen Wohnungen hinab gelangen konnten. Nach der Karte zu urteilen schien es eine ziemlich wilde Gegend zu sein mit Bergen, Tälern und Fjorden. Am besten war es scheinbar in der Richtung gegen den Wohnort Narsag, an der Südseite der Mündung des Amaralik-Fjord südlich von Gotthard. Aber auch hier konnte es möglicherweise seine Schwierigkeiten haben, vorwärts zu kommen. Und der Gedanke an den Seeweg drängte sich mehr und mehr in den Vordergrund. Es lag ja klar auf der Hand, dass wir in unseren beiden Waterproofs Personings und dem wasserdichten Segeltuchboden unseres Zeltmaterials genug besaßen, um ein Boot zu bauen. Holzmaterial für die Spille, die Ruder und dergleichen konnten wir von unseren Schneeschuhen, Stäben, Bambusstangen und dem Schlitten nehmen. Es würde sich ausgezeichnet machen lassen. Und wenn wir allesamt an die Arbeit gingen, konnte es kaum lange währen, bis das Boot fertig war. Als ich erst zu diesem Resultat gekommen war, teilte ich eines Tages Sverdrup meinen Plan mit. Nach einigen Überlegungen war er damit einverstanden. Und nun beredeten wir während unserer Wanderung, wo es immer gut ist, wenn man die Gedanken mit etwas beschäftigen kann, häufig miteinander, wie das Boot in diesem Fall am besten zu bauen sei. Während der folgenden Tage hatten wir dasselbe Wetter mit Sturm und Schneetreiben. Des Nachts fürchtete ich mehrmals, dass das Zelt zerrissen werden könne. Am Morgen, wenn wir weiter wollten, mussten die Schlitten aus dem Schneeschanzen herausgegraben werden. Wir mussten sie abladen, um die Schienen von Eis und Schnee zu befreien, sie wieder zusammenbinden und die Säge von neuem aufspannen. Und diese Arbeit war nicht leicht bei starker Kälte und dem schneidenden Schneesturm. Besonders das Zusammenbinden, das, wenn es halten sollte, mit bloßen Händen geschehen musste, war ein saures Stück Arbeit. Hatten wir unsere Schlitten endlich flott gemacht, so mussten wir den ganzen Tag durch den Schnee stampfen. Und das war schwer genug. Man machte vor den Schlitten gehen und ziehen oder hinten drein und steuern. Am schwersten war es, am Abend das Zelt aufzuschlagen. Denn erst musste der Zeltboden mit den Zeltwänden verbunden werden, was man mit der Schnürung geschah und mit bloßen Händen ausgeführt werden musste, wobei man Acht zu geben hatte, dass sie nicht abfroren. So geschah es mir eines Abends während der Arbeit, dass ich plötzlich entdeckte, dass meine Finger an beiden Händen bis zur Handfläche völlig weiß waren. Ich zog daran, sie fühlten sich völlig wie Holz an. So hart und leblos waren sie. Durch Reiben mit Schnee und Klopfen wurde der Blutumlauf jedoch bald wieder in Ordnung gebracht und die Farbe kehrte zurück. Am 28. August hatte Christiansen das Unglück, am Rande einer Schneeschanze fehlzutreten und eines seiner Beine im Kniegelenk zu verrenken. Er war mehrere Tage lang so elend, dass ihm das Gehen schwer wurde, aber durch fleißige Massagen erholte er sich bald wieder. Es machte einen merkwürdigen Eindruck, ihn mitten im Schneetreiben und in der schneidenden Kälte mit entblößten Beinen da sitzen zu sehen, während Dietrichson ihn massierte. Am 28. August bekam auch die Lappen kranke Augen. Merkwürdigerweise waren sie, wie bereits erwähnt, die ersten, die an Schneeblindheit litten, und sie blieben auch die einzigen. Bald musste ich Kokainlösung in seine Augen tropfeln, und bei sorgfältiger Benutzung der Schneebrillen und des roten Seitenschleiers wurden sie bald wieder gesund. Wir anderen kamen glücklicherweise um diese Krankheit hinweg, die viele arktische Reisende für ganz unvermeidlich erklärt haben. Wenn man dunkle Brillen und Schleier anwendet, kann man sich sehr wohl dagegen schützen. Obwohl wir die Sonne nur am Tag hatten, wirkte sie doch während der kurzen Zeit schlimm genug. Mitten am Tage konnte die Wirkung der Sonnenstrahlen geradezu intensiv sein. Im Wesentlichen trug hierzu der Umstand bei, dass die Luft in der Höhe, in der wir uns befanden, 2000 Meter, sehr dünn war. Eine starke Wirkung übten selbstverständlicherweise aber auch die großen ebenen Schneeflächen aus, welche die Sonnenstrahlen zurückwarfen. An unserer Gesichtshaut war dies mehr oder minder zu verspüren. Wir waren ganz braun gebrannt. Und an den vorstehenden Gesichtsteilen, wie zum Beispiel der Nase, blätterte die Haut bei uns allen ab. Besonders Christiansens Gesicht litt sehr von der Sonne. Seine Backen schwollen auf und waren mit Blasen bedeckt. Sie sahen aus, als seien sie abgefroren und verursachten ihm große Schmerzen. Von nun an werden wir sorgfältiger in der Benutzung unserer roten Seidenschleier, wodurch wir den schädlichen Einfluss der Sonne milderten. Es sah ganz eigentümlich aus, wie diese feinen Seidenschleier in der blauen Luft flatterten. Sie zogen unwillkürlich unsere Gedanken in die Heimat, auf unsere Promenaden, zu den prächtigen Equipagen, eleganten Damengestalten, den strahlenden Augen. Stattdessen erblickten wir hier sechs Männer, nichts weniger als elegant, die ihre eigenen Equipagen zogen, welche ebenfalls nicht an Eleganz litten. Und hinter den Schleiern guckten nur sehr schmutzige, wettergebräunte Gesichter hervor. Am Nachmittag des 29. August legte der Wind sich, weswegen es sich nicht mehr verlohnte zu segeln. Wir nahmen deshalb die Segel ab und fingen an zu ziehen, mit direktem Kurs auf Gotthard. An jenem Tage wurde der Schnee so lose und tief, dass Sverdrup, Dietrichson und ich die Indianertruger unter die Füße schnallten. Es verursachte uns jedoch am Anfang ziemliche Schwierigkeiten, diese Einrichtungen zu benutzen, welche wir früher nicht ausprobiert hatten. Bei den ersten Schritten fielen wir unaufhörlich auf die Nase. Bald spreizten wir die Beine nicht genug. Der eine Schneeschuh schlug gegen das andere Bein und kopfüber ging's. Dann nahmen wir uns eine Weile in Acht, bis wir eine Truge auf die anderen setzten. Und als wir wieder ausschreiten sollten, fielen wir abermals auf die Nase. Nun spreizten wir die Beine mehr, und infolgedessen ging es gut, bis sich die Spitze einer Truge in den Schnee bohrte und wir wieder da lagen. Auf diese Weise ging es eine ganze Zeit. Immer lagen wir auf der Nase und wühlten im Schnee. Allmählich aber gewöhnten wir uns an die Benutzung der Schneeschuhe und fanden sie schließlich sehr praktisch. Sie hielten uns vorzüglich über dem Schnee, und wir konnten fest 5 Fuß damit fassen. Jetzt bereuten wir, dass wir uns ihrer nicht früher bedient hatten. Auch Christiansen machte einen Versuch, aber er konnte nicht damit fertig werden. Nachdem er wohl 20 Mal auf der Nase gelegen hatte, wurde er so ärgerlich, dass er sie auf den Schlitten warf und die norwegischen Truger anschnallte, aber die sanken in den Schnee und waren bedeutend schwerer. Die Lappen, die sich früher so hoch und heilig verschworen hatten, diese dummen Einrichtungen niemals zu benutzen, konnten sich jetzt natürlich nicht dazu bequemen, sie in Gebrauch zu nehmen. Sie sahen uns, dumme Menschen, voller Verachtung und Missbilligung an, als wir sie anschnallten. Es gewährte ihnen scheinbar eine große Befriedigung, als sie uns im Anfang einmal über das andere auf die Nase fallen sahen. Als es aber allmählich besser ging und wir ihnen offenbar sehr überlegen waren, da konnte Balto es nach einer Weile nicht mehr aushalten. Er kam mit einer vorsichtigen Anfrage, ob es sich wirklich gut darauf gehen ließ, und diese Frage wiederholte er mehrmals. Es war ganz klar, dass er die größte Lust hatte, die Truger einmal zu versuchen. Trotz seiner früheren Verurteilung dieser dummen Einrichtung, da wurde am Morgen des 30. August der Schnee derartig, dass wir Skier anwenden konnten, und nun schnallte er diese statt jener an. Fafner wartete noch eine Weile, dann griff er auch auf Balthus Rat nach den Skiern. Es währte nicht lange, so hatte auch Christiansen die seinen angelegt. Da ich indessen fand, dass die Indianertrüger, solange wir die starke Steigung hatten, vorteilhafter waren, so fuhren Sverdrup und ich mit der Benutzung derselben bis zum 2. September fort, während Dietrichson seine Skier schon einen Tag vorher hervorholte. Unser Leben verlief in dieser ganzen Zeit auch in den folgenden 3 Wochen ganz ungewöhnlich, einförmig und ohne jegliche Spur von erwähnenswerten Ereignissen. Da war es dann kein Wunder, dass die geringste Kleinigkeit zu bedeutenden Begebenheiten anwuchsen und die Tagebuchblätter aus jener Zeit anfüllten. Dass wir zum letzten Mal Land sahen, war zum Beispiel ein Ereignis, das erwähnt werden musste. So schreibt Dietrichson, ungefähr um 10 Uhr des Vormittags, 31. August, erblickten wir zum letzten Mal bloßes Land. Auf dem Kamm einer Welle oder eines schwachen Höhenrückens im Terrain entdeckten wir eine Spur von einem Nunatak, der seit vielen Tagen außer uns selbst in den Schatten der einzige dunkle Punkt gewesen war, auf den wir unsere Augen richten konnten. Jetzt verschwand er ebenfalls. Diesem unseren letzten Nunatak gaben wir den Namen Gamels Nunatak. Dass ein so merkwürdiges Ereignis wie der Anblick eines Schneesperlings notiert werden musste, versteht sich von selbst. Ich schrieb darüber, eine Stunde nachdem wir den letzten Nunatak aus den Augen verloren hatten, wurden wir nicht wenig überrascht, als wir plötzlich Vogelgezwitscher in der Luft vernahmen und einen Schneesperling auf uns zuflattern sahen. Er umkreiste uns ein paar Mal, ließ sich dann dicht neben uns im Schnee nieder, legte das Köpfchen auf die Seite und schaute uns an, hüpfte darauf munter über den Schnee dahin, zwitscherte ein wenig und flog gen Norden, unseren Blicken verschwindend. Dies war der letzte Gruß, den das Land uns sandte. Während der letzten Tage des August hatten wir noch Steigung. Wir hofften beständig, das Hochplateau zu erreichen und an die letzte Steigung gelangt zu sein. Wenn wir aber hinaufkamen, fanden wir stets eine Ebene und eine noch höhere Steigung dahinter. Die Schneeflächen erstreckten sich in langen Wellenlinien höher und höher landeinwärts. Ende von Abschnitt 6.